1b. Sehen Sie sich die Bilder an und geben Sie die entsprechenden Anweisungen, die Sie bereits aus 1a kennen. Dann hören Sie und wiederholen Sie. 1. Legen Sie sich auf den Bauch. 2. Setzen Sie sich hin. 3. Strecken Sie Ihre Beine aus. 4. Legen Sie sich auf den Rücken. 5. Stellen Sie Ihre Füße auf den Boden, sodass die Knie der höchste Punkt sind. 6. Richten Sie den Oberkörper auf und berühren Sie mit den Händen die Knie. 7. Stellen Sie sich gerade hin. 8. Strecken Sie Ihre Arme über den Kopf nach oben. 9. Stellen Sie Ihre Füße ein wenig auseinander. 10. Beugen Sie sich nach rechts. 11. Heben Sie den linken Arm über den Kopf und strecken Sie ihn zur Seite. 12. Stellen Sie sich hin und schütteln Sie locker Ihre Arme.